life. Thank you. Thank you.

Das war R&B Live! Extra aus Düsseldorf für euch hierher gefahren in den Europalace Mainz-Kastell für 12 Jahre maximal auf Sunshine Live.